Der Sohn des Himmels. Hörspiel in 6 Teilen. Chronik des Herrschers Kuang Xiu nach dem Roman von Victor Segalen in der Übersetzung von Simon Verne. Erster Teil. Periode Kuang Xiu. 15. Jahr. 12. Mond. 23. Sonne. Sohn des Himmels. Ich, der Kaiser, habe in unserem Palast er in Belgien. Was sonst? Von unserer Mutter, der kaiserlichen Regentin, die schreckliche ehrerbietigst dieses Dekret entgegengenommen. Alte Hexe. Bis zum heutigen Tag, wann immer es sich als geboten erwiesen hat, ich, der Kaiser, kamen wir nicht umhin, bei der Abwicklung der Staatsgeschäfte unseren Rat und Beistand zu gewähren. Schon von zartestem Kindesalter an, betraut mit der Macht der Herrschaft des Himmels, trug der Kaiser mit Geduld und unter Mühen die erdrückende Würde der Ahnen. Er selbst und die Prinzen haben inständigst um unsere führende Hand ersucht. Von wegen. Jetzt steht der Kaiser an der Schwelle des Mannesalters. Das Regiment führt sie. Seit geraumer Zeit schon geruht er jeden freien Moment, erst mit dem Sohn, das Leben im Palast gestattet, Staatsstreich der Grades, und der genauen Erforschung der Riten, dann mit dem Neffen, und ihrer Bedeutung zu widmen. Verstoß gegen die Nachfolgeregel. Seine Fortschritte sind offenkundig und unsere Freude ist groß. Wo, Coteo, musste die offizielle Rüge aussprechen? Es ist also nur angemessen, dass er nun die Führung des Reichs unter dem Himmel voll und ganz übernehme und verantworte. Aber sie hat es. Um den Wunsch unserer hohen Beiräte und der Hoffnung unseres Volks zu entsprechen. Die Mutter des Reichs. Möge dies unmittelbar die Kaiserin nach Vollzug der Heiratszeremonie geschehen. Ehrfurcht. Ehrfurcht und Gehorsam. Und Gehorsam. Ja, sie hat es. Steht an der Schwelle des Mannesalters. Da möge er auch stehen bleiben. Untertänigst. Insgeheim haben wir einen zusätzlichen Beschluss gefasst. Der Pinsel dieser unwürdigen Person hat nur zur Information des inneren Palastes. Gehorsamst. Vom heutigen Tag an, zum Ausdruck der aufmerksamen Beachtung, die wir auch in Zukunft unserem Sohn schenken werden, verfügen wir, in Übereinstimmung mit den bewährten Bräuchen zu Zeiten der vorangegangenen glorreichen Herrschaftsepochen, dass der Person des Kaisers ein privater Chronist zugeordnet werde. Der mit dieser Aufgabe Betraute lasse alles, was die offizielle Geschichtsschreibung angeht, unbeachtet. Hingegen verfolge er tagtäglich genauestens sein Tun und Handeln, halte fest, was er sagt, mache eine Abschrift von jedem einzelnen Text, der seinem Pinsel entfällt. Aufgrund der tugendhaften Sittsamkeit, der kalligraphischen Meisterschaft, der tiefen Ergebenheit in die Sohnespflichten hat Wu Ko Liang, Sohn des Zensors Wu Ko Teu, sich würdig gezeigt, dieses Amt zu bekleiden. Es ist einzigartig und gefürchtet, dieses Amt. Und jeder Mensch würde sich seiner nicht für würdig erklären, käme die Amtszuweisung nicht von allerhöchstem Ort. Den Zensoren gleichgestellt, deren schreckliche Pflicht bis zur Rüge des Herrschers reicht, hat der Chronist, Sklave und nichtigstes Nichts, kaum wagt er mit zitterndem elenden Pinsel niederzuschreiben, was folgt. Der Chronist hat auch nicht das Geringste auszulassen, selbst wenn der Kaiser anordnete, es zu übergehen. Er hat die Aufgabe, die flüchtigen Regungen, die hingeworfenen Gedichte, die intimen Herzenswünsche entgegen ihrer Natur vor dem Vergessen zu retten. Das ist sein Amt. Möge er es bekleiden. Möge ich es bekleiden. Nichts von alledem, was der Chronist insgeheim zusammenträgt, wird je zur Kenntnis des Volks oder der Tributpflichtigen kommen. Andere von anderer Machtbefugnis werden austilgen, was ratsam ist. Die Staatsräson der altehrwürdigsten Mutter bringt in diesem Geheimbeschluss ihre immer von Verständnis und Klugheit durchdrungenen Absichten umfassend zum Ausdruck. Möge eben diese Staatsräson alles, was im Folgenden mit zitterndem Pinsel Niederschlag finden wird, billigen, mit Nachsicht aufnehmen, als dem Gesetz gemäß erkennen. Ja, ja, ja. Sohn des Zensors Vucoteo. Dem Gesetz gemäß. Die Rüge erteilen und sich erhängen. Maß für den Ernst des Zensors. Den Ernst der Sache zu betonen. So ist es. So soll es auch sein. Periode Guangxiu. 16. Jahr, 1. Mond, 10. Sonne. Der Kaiser hat seinen Willen ausgedrückt, am Vorabend seines Regierungsantritts, von der Höhe des Bergs der Betrachtung, der alte Kohlenhügel, schenkt so mit einem Blick den ganzen Palast und die drei Umfassungsmauern der großen Stadt zu ermessen. Möge der Kaiser bedenken, dass der Berg vom Palast ein wenig abgelegen ist. Von allen Mauern, allen Brücken, allen Straßen, allen Häusern der drei Städte offen zu sehen. Und den Kaiser zu sehen ist nicht gestattet. Ein vorschriftsgemäßes Gefolge zöge aller Blicke an. Ohne Geleit den Berg zu besteigen, wäre wenig dezent. Ein paar wenige nur. 5 Eunuchen sind eine ganz kleine Anzahl. 5 vom gewöhnlichen Tagesdienst. Schwirren um ihn wie eine Wolke. In grauem Nebel ist der Drache zu den Gipfeln des Himmels aufgebrochen. Zum Gipfel des Kohlenhügels. Wo die 5 Pavillons mit den blauen und gelben Dachziegeln stehen. Gelb wie Gold. Der Süden. In Wellen schwingen die hohen gelben Dachwerke sich weit gegen Mittag. Das Auge schwebt über sie hin wie ein Vogel über die Täler der Luft. Noch unter der Decke der dunklen Wetterwolken leuchten sie in dem ihnen eigenen Glanz. Es ist nicht Sonne. Es ist das verborgene Feuer unter den Dächern. Wogen frischer Ernte, Glut des Sommers aus einem reifen Feld. Was der Kaiser ist, Landarbeiter im Kaiserfeld. Der Kaiser, dessen Gegenwart tagtäglich all diese Bauwerke erfüllt, hat die Augen rasch abgewendet nach Westen. Aber weder die drei Meere noch der neue Palastbau, noch die ganze kaiserliche Stadt mit ihrer roten Mauer, wie ein Rahmen um die verbotene violette Stadt, haben den Blick des Kaisers gefangen gehalten, der seine Augen nach Norden richtete. Der Norden. Genau im Norden. Der Trommelturm. Bei Krieg zu schlagen, bei großer Not. Dahinter der Glockenturm, hat zu dröhnen, bei Heimkehr der Truppenheere. Der kaiserliche Blick glitt, ohne zu ermatten, auf der Suche nach Kriegswagen die äußeren Mauern entlang. Über die Wachtposten, Bastionen, Ecktürme, 9 Tore zum Schutz der kaiserlichen Stadt, wie diese zum Schutz des Palastes. Dann zuletzt, außerhalb aller Mauern, hat der Kaiser im Süden das blaue Dreierdach des Himmelstempels erkannt. Und dort in der Vorstadt das äußerst geschäftige Volk der Bauern und Händler. Dort schaut er gar nicht hin. Er schaut weiter darüber hinaus. Weiter hinaus über die äußere Stadt. Was ist da? Der große Park der kaiserlichen Jagd. Weiter über den Park hinaus? Die weite Ebene. Das flache Land, die Kanäle, die Flüsse, die Berge. Und dann die vier Meere. Und noch weiter als die vier Meere? Da gibt es nichts weiter. Denn das ist das Reich, das die Mitte ist. Und das Ganze. Starr wird des Kaisers Blick. Starr nach Süden gerichtet. Sichtbar am Horizont tanzt ein rauchiger Dunst. Ferner noch als die Zinnen der fernsten Mauern. Seltsam. Welch Geräusch. Welch seltsames Geräusch. Vernehmen meine Ohren von Stille. Über die Zinnen getragen. Über die Zinnen, getragen von Stille, meine Ohren vernehmen seltsames Geräusch. Die Eunuchen ratlos. Verstehen nicht, was er sagt. Wollen etwas von Aufbruch und Heimkehr hören. Reißen weit das Tor für den Rückweg auf. Der Kaiser wendet den Blick ab von Stadt und Horizont. Sieht das Tor weit geöffnet. Begibt sich wieder den Berg hinab. Überschreitet die Schwelle. In Eile wird das Tor sorgsam wieder verschlossen. Der Regen hält seine Tränen noch einen Augenblick zurück. Der Kranich schwang sich hoch auf in die Luft. Nun hält er die Flügel. Über das Reich gebeugt, halte ich inne im Aufflug und schließe die Augen vor Schwindel. Der Kaiser will ohne Zweifel mit diesen Versen die geziemende Gemütsbewegung andeuten, die den Sohn des Himmels ergreift, wenn er wie aus der Schau des Vogels aller Lasten und Pflichten ansichtig wird, die auf ihn zukommen. Dieser Gedanke ist durchaus zutreffend. Die Empfindung und die Kalligraphie entsprechen ganz der poetischen Form. Diese Art spielerischer Gelegenheitsdichtung zeigt sichtlich einen überaus gelehrten Kaiser. Periode Guangxiu, 16. Jahr, 1. Mond, 20. Sonne. Der Kaiser ist heute Morgen zum letzten Mal in der Zeit seiner Regierung hingegangen, um sich vor der Kaiserin-Witwe niederzuwerfen und um die letzten weisen Ratsprüche zu erflehen. Es drängt mich mit Macht, so rasch wie möglich von den ewigen Staatsgeschäften Abstand nehmen zu können. Nicht ohne Entsetzen sehe ich den hilfreichen Beistand meiner ehrwürdigen Mutter enden. Jetzt heißt es, allein auf sich gestellt zu handeln. Auch wenn der Kaiser von nun an dringend meines Rats bedürfen sollte, würde ich keine Antwort geben und für ihn nicht zu sprechen sein. Wahrhaftig, mich schaudert vor Entsetzen. Was ist zu tun? Ich wüsste nicht, wie regieren ohne Beratung. Umgebt euch mit Männern von Fähigkeiten. Ich bitte euch inständigst, nennt mir solche Männer von Fähigkeiten. Wen soll ich euch nennen? Kennt ihr nicht Prinz King? Kennt ihr nicht Marschall Yonglu? Ihre Fähigkeiten sind so gewaltig, dass sie mir Angst machen. Erhaltet sie euch. Sie werden euch bis aufs Blut ihrer Knochen treu ergeben und zu Diensten sein. Ich hatte vorgehabt, den obersten Rat zu beteiligen, namens nicht zu verstehen. Sie flüstern zu leise. Bloß wer könnte es sein? Der Kaiser hat eine exzellente Wahl getroffen. Wer bloß? Mehr fällt mir nicht ein. Ich flehe meine ehrwürdige Mutter inständigst an, mit ihren Ansichten und Vorschlägen nicht zurückhaltend zu sein. Nein, nein, nein. Ich ziehe mich von allem zurück. Ich will meine Ruhe haben. Ich habe noch nichts zustande gebracht. Ja, unser Sohn ist ein Träumer. Handeln heißt handeln. unbestreitbar das große Kaiser gegeben, die träumen und regieren konnten. Unser Sohn ist ein verträumter Verseschmied. Ja. Das Glück einer Mutter muss noch weit hinausgehen über das Glück ihres Sohnes. Also erfreue ich mich an eurem Glück. Glück? Welches Glück? Ich weiß nichts davon. In allen Staatsgeschäften werdet ihr zuverlässigen Beistand zur Seite haben. Prinzessin Jehonala hat alle Tugenden einer jungen regierenden Kaiserin. Ja, gewiss. Ich erfreue mich mit euch dieser ehelichen Verbindung. Ich heirate also Prinzessin Jehonala. Der Kaiser hat eines der Mädchen aus meinem Gefolge seines besonderen Interesses gewürdigt. Aber einzig und allein Prinzessin Jehonala verdient die höchste Stufe. Ist sie denn nicht auch die Nichte meiner ehrwürdigen Mutter? Nichte und Neffe. Wie könnte eine Person, die nicht würdig ist, meine Billigung finden? Ihr wisst doch sehr gut, die Haubentaucher geben einander Antwort von Inselchen zu Inselchen den Fluss entlang. Ein Mädchen voller Tugenden wird die Gefährtin eines klugen Fürsten. Bin ich der Prinzessin je begegnet? Nie. Ihr habt sie bestimmt nicht wahrgenommen. Sie ist die würdigste. Meinen herzlichen Glückwunsch zu der entschlossenen Wahl. Bis tief auf den Boden neigt er sich. Das Gesicht auf der Erde. Lautlos verschwindet sie. In dem Gang hinter dem blauen Vorhang. Zu ihren privaten Gemächern. Es ist ihm entgangen. Bleibt, den Kopf zu Boden gebeugt. In tiefster Verneigung. Zum Ausdruck der Ehrerbietung. Vor der höchst verehrungswürdigen Kaiserin und Mutter des Reiches. Alte Hexe. Dröhnende Schläge hämmern fest die Achse meines festlichen Wagens. Mit Glanz ihr voranzuziehen. Hunger und Durst fühle ich nicht. Ich singe. Meine prächtigen Pferde treibe ich an. Halte die Zügel gespannt als Saiten einer Laute. Doch sträuben die Renner sich, bäumen sich auf, lassen ihre Glöckchen erklingen. Und schon haben sie eine andere Richtung genommen. Zu durchbrechen den Horizont und mich hinauszutragen. Ein Glückswind erhebt sich. Endlich kommt eine andere, die meine Augen sehen. Ein Kommentator muss bei allem geziemenden Respekt in diesem Fall doch sein Erstaunen zum Ausdruck bringen. Einerseits ist ein Teil dieser Verse dem Buch der Lieder entnommen und dann in neuer Weise wieder zusammengestellt. Die Zeilen, die mit den dröhnenden Hammerschlägen beginnen, sind wortwörtlich aus dem vierten Gesang. Klassisches Bild für die offen bekundete Freude der Neuvermählten. Das Gleiche gilt von dem Vergleich der Zügel mit Saiten einer Laute. Jedoch erscheinen bei aller Übereinstimmung in Zahl und Art der Zeichen Gegenwart und Tradition einander so unähnlich wie stumme Schildkröte und prophetisches Pferd. Tatsächlich heißt der eigentliche Text, und auch wenn nicht so unübertreffliche Freunde bei uns wären, wir würden doch zu zweit unsere Freude feiern. Das ist die verbindliche Fassung. Es erübrigt sich bei diesem Gelegenheitsgedicht noch andere Beziehungen zu suchen. Es sei denn möglicherweise die Absicht, Prinzessin Cai Yu zu gefallen, die sehr bewandert in derartigen Spielereien um Poesie und Liebe ist. Ihr jedenfalls wurde dieser Text auf Anordnung sogleich überbracht. Zur feierlichen Vermählung des Herrschers. Das Ministerium für Riten hat nach Einsicht in die Enzyklopädie der Verwaltung des Reiches und gestützt auf das ehrwürdige Beispiel der Regierungen Kang Si und Tong Che in Übereinstimmung mit dem Tribunal für Mathematik und Astronomie und der Palastintendantur festgestellt. Damit der Kaiser einen fähigen Beistand bei der Ausübung der Tugend und der Regierung des Reichs in einer Gefährtin von sanftem Gemüt, voller Aufmerksamkeit und guter Erziehung habe, werden wie folgt die Heiratszeremonien festgelegt. Am Tag vor der Hochzeit wird im Hof des Palastes die kostbare Dreiergabe ausgestellt. Die Tafel von Gold, das Zepter und das Siegel zum Zeichen des kaiserlichen Vorhabens. Bei Eintritt des günstigen Zeitpunkts verkündet ein Würdenträger des Tribunals für Astronomie die Stunde der Freude. Der Kaiser erscheint in seinem Drachengewand. Die zustimmende Antwort der Prinzessin wird überbracht. Die Musiker werden die Hymne Triumph des Kaisers spielen. Am Tag der Hochzeit werden die Vermählungsgeschenke in festlicher Prozession zum Wohnsitz der Prinzessin getragen. 20 Prunkpferde, 40 Prachtwagen, 12 Sättel mit Goldeinlagen. Dann werden die Musiker die Hymne spielen und mit Zobel bezogen. Wir kommen den Phönix zu holen. Pferdegeschirre aus Gold und Silber, Zaumzeug aus gelber Seide. Ein Würdenträger des Tribunals für Mathematik. 1000 Ballensamen. Wird mit Unterstützung eines Kollegen vom Tribunal für Astronomie Rüstungen. Äußerst exakt Goldbar, Silberbar. Den Zeitpunkt für den Aufbruch der Prinzessin errechnen. 20 Duftlampen. Die günstige Stunde. Tabletts aus Malachit mit Früchten aus Gold. Gefäße aus vergoldetem Email. Die Prinzessin wird durch das Tor der großen Reinheit. Der ganze Weg mit gelbem Sand bedeckt. Einzug halten und sich bis zur goldenen Brücke bewegen. Die Prinzessin heimzuführen. Laut wird verkündet werden: Der Phönix ist angekommen, der Phönix ist da. Die Trommel vom Trommelturm, die Glocke vom Glockenturm werden erschallen. Die Musiker spielen Ankunft des siegreichen Helden. Der Kaiser wird dann in seinem Drachengewand erscheinen. Drache und Phönix werden einander die Schalen mit Wein reichen. Der Drache vom Phönix, der Phönix vom Drachen trinken. Und so ihren Bund vollziehen. Im Palast der Neuvermählten werden für eine Zeit von 30 Tagen alle Stoffvorhänge, Bezüge, Kissen, feuchten Gesichtstücher von dunkelroter Farbe sein. So geschehe es. Periode Guangxiu, 16. Jahr, 2. Mond, 28. Sonne. Es ist geschehen. Die Zeremonien sind vollzogen und haben den Vorschriften entsprochen. Sie hörten Der Sohn des Himmels. Hörspiel in 6 Teilen. Chronik des Herrschers Guangxiu nach dem Roman von Victor Segalen in der Übersetzung von Simon Werl. 1. Teil. Kaiser Guangxiu, 1875 bis 1908, Matthias Haase. Seine Tante, die Kaiserin Witwe Cixi, Gustl Halenke. Und Edgar Hoppe, Peter Lieg, Alf Marholm, Matthias Ponier, Bodo Primus und Charles Wirz. Musik Zhu Wagner, Feng Xia und Chen Fang Chang. Ton Udo Schuster, Schnitt Regina Kraus, Regieassistent Stefan Klavitter. Hörspielbearbeitung und Regie Peter Michel-Ladiges.